1. Jahwe sprach zu Mose und gab ihm folgend Anweisungen. 2. Sprich zu Aaron und Weiser innen, die sieben Lampen so aufzustellen, dass Licht nach vorn auf die Vorderseite des Leuchters fällt. 3. Aaron befolgt dies Anweisung und positioniert die Lampen auf der Vorderseite des Leuchters, genau wie Jahwe es Mose befohlen hat. 4. Der Leuchter selbst war aus reinem Gold in getriebener Arbeit gefertigt, wobei sowohl sein Schaft als auch sein Bluten kunstvoll gestaltet waren, exakt nach dem Muster, das Jahwe Mose gesagt hat. 5. Des Weiteren sprach Jahwe zu Mose. 6. Weil die Leviten aus der Gemeinschaft der Israeliten aus und für ihre Reinigung durch. 7. Sie zu reinigen, besprench sie mit Entsündigungswasser. Anschließend sollen sie ihren gesamten Körper rasieren, ihre Kleider waschen und sich somit rituell reinigen. 8. Danach sollen die Leviten einen Jungen Steier zusammen mit dem Deshuge Horigen Speisapfer, das aus mit all Vermischtem Feinmehl bestet, darbringen, du selbst sollst einen zweiten Jungen Steier als Sundopfer nehmen. 9. Anschließend für die Leviten vor das Offenbarung selbst und versammle die gesamte Gemin der Israeliten. 10. Dann sollen die Leviten vor Jahwe treten, und die Israeliten sollen ihre Hand auf sie legen. 11. Aaron soll die Leviten vor Jahwe als Webopfer im Namen der Israeliten darbringen, damit sie für den Dienst Jahwes bereitgestellt werden können. 12. Die Leviten wiederum sollen ihre Hand auf die Kopfe der beiden Jungstier legen, danach sollst du den einen als Sundopfer und den anderen als Brandopfer für Jahwe darbringen, für die Leviten sooner zu erwerken. 13. Du sollst die Leviten Aaron und seinen Sohnen übergeben und sie als Webopfer vor Jahwe darbringen. 14. Trenn die Leviten von den anderen Israeliten ab, damit sie mir, Jahwe, gehören. 15. Nach dieser Reinigung und Darbringung als Webopfer dürfen die Leviten das Offenbarungszelt betreten, dort ihren Dienst zu verrichten. 16. Denn sie sind mir vollständig aus der mit der Israeliten übergeben worden, ich habe sie anstelle aller Erstgeborenen, die zu ist den Mutterschoss durch brechen, für mich bin spracht. 17. Al Erstgeborenen unter den Israeliten, sowohl Menschen als auch wie, gehören mir, daich sie mir und dem Tag Heiligter, als ich al Erstgeborenen in Ägypten totit. 18. Daher habe ich die Leviten als Ersatz für al Erstgeborenen der Israeliten genommen. 19. Ich habe die Leviten Aaron und seinen Sohnen aus der Gemeinschaft der Israeliten übergeben, damit sie den Dienst am Offenbarungszelt für die Israeliten verrichten und somit als Schutz dienen, ein Plage unter den Israeliten zu verhindern, falls die sich dem Heiligtum nahen sollten. 20. Mose, Aaron und die gesamte Gemin der Israeliten handelten entsprechend den Anweisungen Jahwes bezüglich der Leviten und führten Albefel genor aus 21. Die Leviten unterzogen sich der Entsündigung und wuschen ihre Kleider, Aaron wiederum volzog die Darbringung als Webopfer und erwerkt sooner für ihre Reinigung. 22. Anschließend begannen die Leviten unter der Aufsicht Aarons und seiner Sonneren Dienst im Offenbarungszelt, wobei sie Anweisungen Jahwes, die Mose bezüglich der Leviten erhalten hat, genau befolgten. 23. Jahwe sprach erneut zu Mose und gab ihm weitere Anweisungen. 24. Bezüglich der Leviten gilt folgend Regelung, ab einem Alter von 25 Jahren darf ein Levit seinen Dienst im Offenbarungszelt antreten. 25. Mit 50 Jahren jedoch wird von der aktiven Dienst flicht entbunden und muss nicht mehr direkt dienen. 26. Darf seinen Brüdern im Offenbarungszelt bei der Erledigung der Aufgaben helfen, jedoch keinen eigenständigen Dienst mehr verrichten, so sollst du die Leviten in Bezug auf ihr Amtsgeschäfte regeln.